Desolat und obsolet. Du hängst im Netz der Eitelkeiten, um deine Worte zu verbreiten. Du folgst, um selbst verfolgt zu werden. Aus Individuen werden Herden. Im echten Leben siehst du Augen, im Internet kannst du nur glauben. Doch alle noch so edlen Werte verwandeln sich dort ins Verkehrte. Bis sich die Spreu vom Weizen trennt und man den wahren Mensch erkennt, in seiner Oberflächlichkeit zu jeder Niedertracht bereit. Trotz der Erkenntnis klimmst du weiter auf dieser Leiter voller Eiter, wandelst dich selbst zur Online-Hure, genau das ist ja das Obskure. Du klickst und klickst, bist wie von Sinnen, du kannst dem Irrsinn nicht entrinnen, du lebst im Netz und nicht im Leben und kannst dir selber nicht vergeben. Du kommst nicht los, kannst es nicht lassen, aus Angst Banales zu verpassen, stirbst morgen einsam und verlassen, während die anderen weiterhassen. Und die Moral von dem Gedicht, du fällst schon, doch du merkst es nicht. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge Nummer 13. Ist es Isolation oder Desolation? Lager- oder Höhlenkoller? Man weiß es nicht und Frau auch nicht. Einfallslos herumlungernd im desaströsen Studio konnte ich Obiges mit dem einen oder anderen Podcast verhindern, der mir zwitschertechnisch, empfohlen wäre das falsche Wort, existenztechnisch ins Bewusstsein gebracht wurde. Der überwiegende Teil spielte sich thematisch jenseits der Dosensuche ab. Ob Gerede über dies und das, Buchbesprechung, Kochrezept, Musik oder Bierstudie, es war ein Potpourri an Informationen. Informationen, Blickwinkel, Mumpitz, ernst und weniger ernst gemeintes, ansprechendes und lebenszeitverschwendendes, wobei das ja ein sehr subjektives Ding ist. Ich denke, dass trotz aller Vielfalt und auch Ähnlichkeit jeder sein spezielles Klientel findet. Dennoch mal hinhören, Chancen geben. Warum nicht? Man hat ja Zeit. Bei mir endete der Hörgenuss eines Podcasts definitiv an dem Punkt, an dem ein Mikro fortdauernd knistert, knarzt und einer der Sprecher kaum verständlich ist. Wenn das Podcastern passiert, die bereits länger im Geschäft sind, umso schlimmer. Das ist ein wenig wie Geocaching. Podcast finden, am Startpunkt stehen. Podcast hören, der Weg ist das Ziel. Am Schluss hat er dir gefallen oder nicht und du schreibst einen Kommentar, final und loggen. Im Idealfall hat er dir was gebracht, einen anderen Blickwinkel eröffnet oder du hast etwas Neues erfahren. Dabei muss man nicht herumsitzen, man kann sich dabei auch bewegen und sei es nur im Garten oder rund um den Küchentisch. Zum Ausprobieren hier ein weiteres Kapitel der Kescherwelten. Traveling Jacks Kescherwelten. Kapitel 15. Almanach. Replikator, Kaffee, heiß, stark, schwarz. Mit einem sanften Summen materialisiert sich eine Tasse mit dem gewünschten Gebräu auf dem polierten Tresen einer einem Papp nicht unähnlichen Kneipe mitten im Nirgendwo. »Gar nicht schlecht«, bemerkt ein roter Hut, der am Ende des Tresens liegt. »Er wird ja immer besser.« »Hat ja auch lang genug gedauert«, erwidert Ernst, seinen Zauberstab beiseite legend. Dann probiert er den Kaffee. »Ist sogar trinkbar.« Ernst kann mittlerweile mit dem Zauberstab umgehen, als hätte er nie etwas anderes getan. Von Hut hat er diesbezüglich sehr viel gelernt und dank stetem Übens hatte er das verfallene Gasthaus aufs Vortrefflichste hergerichtet. Seine einzige Befürchtung ist, dass der Zauber eines Tages verflöge und sämtliche Trugbilder wieder verschwenden. Diese Sorge teilte Hut jedoch nicht, denn er weiß, dass die Magie dieser Welt innewohnt und dass magische Energie, wie übrigens jede Energie, weder erschaffen noch vernichtet werden kann. Außer möglicherweise, wenn der Hamilton-Operator von der Zeit abhängt. Aber das ist Quantenmechanik. »Will er eigentlich immer noch hier weg?«, fragte Hut plötzlich. »Grundsätzlich schon. Die Gegend ist zwar schön, doch nur mit einem Hut und einem Replikator bis zum Ende meines Lebens allein zu bleiben, ist mir nicht genug.« »Was heißt, warum fragst du überhaupt?« »Nun, ich denke, er ist soweit, dass man sich um das Buch im Keller kümmern könnte. Ach ja, stimmt. Da ist ja noch das Buch in dem Raum, wo ich dich fand. Was ist eigentlich damit und wozu dienen die Ketten und Schlösser? Hatte der Besitzer Angst, dass es gestohlen werden könnte? Nein, gestohlen wurde es bereits. Der Vorbesitzer hatte Angst, dass es gelesen werden könnte. Warum das? Weil es der Almanach ist. Und was steht da so Aufregendes drin? Nun, ist ihm bekannt, dass irgendwann ein Computer namens Deep Thought die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest mit 42 beantwortet hat? Ja, in diesem Buch steht die Begründung, warum. Die Begründung, warum die Antwort auf alle Fragen 42 ist. Genau. Und deren Herleitung. Der Beweis quasi und damit auch alle Fragen. Dieses Buch ist der Almanach allen Seins und Nichtseins, jeder Existenz und Nichtexistenz, der Vergangenheit, des Jetzt und der Zukunft in jeder Ebene und ungeachtet jedweder temporärer Verschiebung. Also steht darin, was ich am 1. April in 200 Jahren um 7.30 Uhr mache? Ja, aber das ist einfach. Dann ist er tot. Die Lebenserwartung jedes Menschen ist geringer als 200 Jahre. Klugscheißer. Prinzipiell hat er recht. Und darum sollte nach Ansicht seines Vorbesitzers der Almanach nicht gelesen werden. Allein schon, um jegliche Manipulation der Zukunft zu verhindern. Allerdings hatte diese Denkweise einen Schönheitsfehler, denn würde die Zukunft manipuliert, würde das bereits im Almanach erwähnt, wodurch eine wirkliche Änderung gar nicht möglich wäre. Das würde bedeuten, dass die Zukunft vorherbestimmt ist. Nicht wirklich. Das bedeutet lediglich, dass der Almanach die Zukunft bereits kennt. Das ist doch spitz, finde ich. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass etwas passiert, wenn es nicht vorherbestimmt ist. Nicht? Nimm er sein Messer. Behaupte er, wenn er sich in den Finger schnitte, würde er bluten. Dann schneide er sich in den Finger und sehe, wie er blutet. Das ist doch klar. Was denn? Ist es nun vorherbestimmt, dass er sich in den Finger schneide, oder ist es vorherbestimmt, dass er blute? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Der Almanach würde beides wissen. Würde ihn vorher lesen, würde der Almanach auch dieses wissen. Und letzten Endes käme immer 42 heraus. Das ist mir zu hoch. Das ist jedem zu hoch. Sobald es ihm aber egal ist, ist er bereit. Bereit wozu? Nun, den Almanach zu lesen. Und du meinst, das ist eine gute Idee. Nein, und das weiß der Almanach auch, aber es ist die beste Möglichkeit, diesen Ort und diese Zeit zu verlassen. Ernst setzt Hut auf, nimmt seinen Zauberstab und begibt sich in den Keller. Mittels eines Lampenwahn-Zauberspruchs, der an dieser Stelle aus Naturschutzgründen ungenannt bleiben soll, illuminiert er den Gang und den Raum, in dem der Almanach auf seiner Säule mit der stehpultartigen Platte ruht. Er atmet sanft und gleichmäßig unter den Ketten und von sich stetig verändernden Mustern geht ein sanftes blassblaues Leuchten aus. Nachdem Ernst sich die Angelegenheit bei Licht betrachtet hat, erkennt er, dass die Ketten von alten schmiedeeisernen Schlössern zusammengehalten werden. Doch wo sind die Schlüssel dazu? Nach einer kurzen Kommunikation mit Hut weiß er, dass die Schlösser nicht mittels eines Zauberspruchs zu öffnen sind. Auch Schlüssel könne er sich nicht herbeizaubern, da er nicht weiß, wie genau diese aussehen müssen. Da magische Ketten zudem überaus hitzeresistent sind, fällt ein Durchschmelzen mittels Plasmaschneider aus. Ernst wird die Schlösser irgendwie öffnen müssen. Das notwendige Werkzeug dazu könnte er sich allerdings herstellen. Werkzeug zum Öffnen von mittelalterlichen Schlössern. Das war etwas, von dem Ernst überhaupt keine Ahnung hatte, und so tat er sich schwer damit. Daher dauerte es eine ganze Weile, bis er sich diverse Haken und Schiebedrähte zurechtgebastelt hatte. Seit 2 Stunden frickelt er damit nun am ersten Schloss herum. Immer, wenn er glaubt, gleich müsse es sich öffnen, sperrt immer noch ein Riegel oder rutscht einer seiner Haken ab. Versuch und Irrtum bestimmen die nächsten Tage. Ernst verbringt mehr Zeit im Keller, als ihm lieb ist. Seine Finger sind wund und es ist ihm bisher nicht gelungen, auch nur ein Schloss zu öffnen. Auch Hut ist ihm dabei keine wirkliche Hilfe. Ernst malträtiert ein Schloss gerade wieder mit zwei Schiebern und einem Drehhaken, als ein deutliches Klicken vernehmbar ist und es aufspringt. Ungläubig starrt Ernst auf das Schloss. »Das wurde ja auch langsam Zeit«, seufzt Hut. »Ich befürchtete bereits, der Herr Grobmotoriker bekäme das nie hin.« »Gib Ruhe, alte Läusetruhe«, erwidert Ernst und nimmt das Schloss aus der Kette. Da waren es nur noch sechs. »Sind, um bei der Wahrheit zu bleiben, Waren ist Vergangenheit und impliziert einen Zustand, der nicht mehr ist. Nach dieser Auffassung müssten die Schlösser bereits geöffnet sein, wovon sie, mit Verlaub, noch weit entfernt sind.« »Besserwisser kann niemand leiden«, murrt Ernst und gibt sich daran, das zweite Schloss zu öffnen. Erstaunlicherweise fällt es ihm leichter und leichter, und so gelingt es ihm binnen zweier weiterer Tage, auch die restlichen Schlösser zu öffnen. Ernst entfernt die letzte Kette. Da der Almanach nun von keiner Kette mehr eingeengt ist, ist er in der Lage, einen viel tieferen Atemzug zu nehmen, was ihm unterbewusst und im Schlaf derart ungewohnt vorkommt, dass er erwacht. Es dauert einen Moment, bis ihm bewusst ist, wann und wo er gerade ist. Dann schlägt er sich unter Ernsts staunenden Blicken selbst auf, blättert einige Seiten um und verharrt plötzlich. Ernst schaut in den Almanach. Die bläulich schimmernden Seiten sind mit für ihn unlesbaren Zeichen bedeckt. »Ernsthaft? Was für eine Sprache oder Schrift soll das sein?«, fragt Ernst. »Das kann ich ihm nicht sagen«, antwortet Hut. »Du kannst nicht oder du willst nicht?« »Ich kann es nicht, denn ich kenne diese Sprache nicht. Niemand, der mich je getragen hat, las währenddessen eine solche Schrift.« Ernst ist enttäuscht, bitter enttäuscht. Aber wie hat er auch erwarten können, dass das Buch in seiner Sprache geschrieben wurde? Wusste er doch nicht einmal, woher es stammt. Ja, wenn er jetzt Zugang zur Sternenflottenbibliothek hätte, aber dies wird hier wohl ewig nur ein Wunsch bleiben. Ernst streicht mit den Fingerspitzen über die Seiten, blättert dann einige Seiten vor und wieder zurück, doch überall stehen fremde Zeichen. Einer Eingebung folgend nimmt er den Hut ab und legt ihn auf das Buch. »Und? Kannst du's lesen?« »Nein.« »Hast du eine Ahnung, was ich tun kann?« »Nein.« »Naja, ein Versuch war's wert.« Ernst setzt den Hut wieder auf und klappt den Almanach zu. Allerdings bleibt der Almanach nicht geschlossen, sondern schlägt sich selbst wieder auf. Diesmal sind die Zeichen jedoch anders. Erneut schlägt Ernst den Almanach zu und wieder öffnet er sich selbstständig. »Halte er ein!« sagt Hut daraufhin. »Diese Schriftzeichen sind mir nicht unbekannt. Es sind Hexenrunen.« »Und was steht da?« fragt Ernst neugierig. »Diese Schriftzeichen sind mir nicht unbekannt. Es sind Hexenrunen,« antwortet Hut. »Ja, das sagtest du bereits, aber was steht denn dort in Hexenrunen geschrieben?« »Diese Schriftzeichen sind mir nicht unbekannt. Es sind Hexenrunen,« antwortet Hut, und bevor Ernst wütend wird, fügt er hinzu, »und dass ich jetzt sage, was ich jetzt sage.« Langsam dämmert es Ernst, dass genau das dort steht, dass der Almanach sich genau an der Stelle aufgeschlagen hat, an der sie sich gerade befinden. »Kannst du an die Stelle blättern, kurz bevor ich hier gestrandet bin?« »Nein.« »Warum nicht?« »Weil ich nicht blättern kann. Es sollte ihm langsam klar sein, dass ich ein Hut bin und mir jegliche Extremitäten fehlen. Und wenn ich blättere, dann kann ich lesen, was dort steht.« Und so blättert Ernst Seite um Seite rückwärts, während ihm bewusst wird, wie lange er schon hier ist. »Halte er ein!« »Hast du's?« »Ich glaube schon. An Bord seines Schiffes befand sich ein magisches Buch und eine magische Münze. Die Münze traf das Schiff aufgrund des Buchs und blättere er zurück.« »Ja, so, so. Weiter zurück.« »Was steht denn da?« »Geduld, Geduld, noch weiter zurück.« »Hm, oh je.« »Nun erzähl er's schon.« In den folgenden Stunden erläutert Hut ausschweifend, wie Ernst in seine missliche Lage kam. Im Konsens ist dies jedoch schnell erzählt. Ernst hatte in seiner Freizeit ein Programm für das Holodeck entwickelt. Einige Details entsprachen dabei zufällig echten Gegebenheiten in einer anderen Raumzeitrealität, nämlich die Gegend um das alte Wehr, welches sich in der Nähe eines alten Baumes befand. Aufgrund dieser Gleichheit materialisierte sich ein Buch mit einer Chance von 50 zu 50 nicht am Ufer des Flusses der entsprechenden Raumzeitrealität, sondern am Ufer des vermeintlich gleichen Flusses auf einem Holodeck des Raumfrachters Bethlen 7. Dadurch änderte sich nicht nur der Kurs einer Münze, die im Verlauf in den Frachter einschlug, sondern auch der Kurs der Schildkröte, die die Elefanten auf ihrem Rücken trägt, die wiederum die Kescherwelt tragen. Als seinerzeit ein schwarzes Loch entstand, welches die Kescherwelten verschlang, kamen drei Dinge abhanden. Eine Geocoin, Solang Braun und ein weiteres nicht näher genanntes magisches Relikt. Daraus resultiert ein Problem, denn etwas kann nur komplett oder gar nicht aus der Geschichte getilgt werden. Aus diesem Grund ruhte die unvollständige Kescherwelt in einer Baumhöhle, die sich wiederum in einem Baum der Kescherwelt befand. Das klingt komisch, ist aber so. Und damit sich dieses unverständliche Kuddelmuddel auflöst, ist es unabdingbar, dass die Kescherwelt komplettiert wird. Das heißt, dass die Geocoin Solang Braun und ein weiteres nicht näher genanntes magisches Relikt den Weg nach Hause finden. Da sich bildlich zuweilen Propheten weigern, zum Berg zu gehen, muss der Berg sich alternativ zum Propheten bemühen. In diesem Fall ist die Alternative die Schildkröte, die die Kescherwelt zu den Relikten kutschiert, sofern die Relikte es ablehnen, zur Kescherwelt zu kommen. Das hätte soweit auch klappen können, wenn sich das Buch nicht zufällig am falschen Ufer materialisiert hätte. Dadurch hat ein vierter Gegenstand die Kescherwelt verlassen, was unter keinen Umständen hätte passieren dürfen. Darum änderte, wie bereits erwähnt, die Schildkröte ihren Kurs, um sich dem Buch so weit als möglich zu nähern, damit es der magischen Anziehungskraft zweier Körper folgend den Weg auf die Kescherwelt findet. Überaus erfreulich wäre hinzugekommen, dass auch die verlorene Geocoin auf diese Weise ihren Weg zurück hätte finden können. Leider schirmte das Magnetfeld des Holodecks die beiden Gegenstände ab, sodass sie das Schiff nicht verlassen konnten. Nicht abgeschirmt war hingegen Commander Ernst, an dem eine Restsignatur magischer Energie des Buches und der Münze feststellbar war, da er beide längere Zeit berührt hatte. Aus diesem Grund fand das einzige Objekt seinen Weg auf die Kescherwelten, das einen Hauch von Magie an sich hatte. Commander Ernst. »Und was machen wir jetzt?«, fragt Ernst. »Vermutlich abwarten, bis alle Teile des Kathet wieder beisammen sind. Das könnte die Zeit synchronisieren und ihm eine Möglichkeit eröffnen, diesen Ort zu verlassen.« »Ich brauche jetzt Tequila.« »Captain, auf die Brücke!« erschallt eine Stimme aus einem Lautsprecher. Lieutenant Geier, die Kommunikationsoffiziöse, hatte die Brücke, da sich Kommandant Tolbar und Kommandant Kürbis noch auf Tiralun 6 befanden. Die Orthopreis schwebt seit Stunden in einer Umlaufbahn des Planeten. Seit einigen Minuten hatten die Langstreckenscanner ein größeres Objekt entdeckt, welches sich dem Tiralun-System näherte. »Captain, melde ein großes Objekt mit Kollisionskurs auf Tiralun 6.« »Auf den Schirm.« »Captain, es sieht aus wie... wie eine Schildkröte?« »Ich sehe es, Geier, ich sehe es. Dann hat Ernst vielleicht doch nicht halluziniert. Vergrößern.« »Annäherungsgeschwindigkeit?« »Warp 2. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Stunden und 14 Minuten.« »Programmieren Sie einen Abfangkurs. Rufen hat ja wohl keinen Zweck und holen Sie vorher Tolbar und Kürbis zurück.« Commander Tolbar und Commander Kürbis wurden so schnell auf die Orthopreis zurückbeordert, dass sie vergaßen, sowohl die Geocoin als auch das Buch mitzunehmen. Da der Käfer verschwunden war, nahm Flo Rabbi die beiden Gegenstände an sich, um sie Mo zu zeigen. »Und dann haben die beiden nicht schlecht geguckt, als der Käfer im Sturzflug im Buch verschwand«, erzählte Flo. »Kescherwelten«, las Mo und beginnt zu blättern. »Ein Buch von Traveling Jack. Guck dir die Bilder an. Vorsinnflutlich.« Plötzlich stockt sie. »Flo, guck mal hier, den kennen wir doch.« Und sie zeigt Flo ein Bild von Solang Braun. »Wie krank ist das denn?« fragt Flo Rabbi. »Wenn das Ding existiert, vielleicht existiert ja alles, was in diesem Buch steht.« »Möglich wär's, aber Zauberer und Hüte? Guck mal hier, ein Baum mit Mund. Sowas kann's nicht geben.« »Aber ein Häkelkäfer«, gibt Flo zu bedenken. Bevor Mo antworten kann, beginnt das Buch bläulich zu schimmern. Ein Netz von beweglichen Linien überzieht es, während es fast unmerklich zu vibrieren beginnt. Vorsichtshalber legt Mo es auf den Tisch, wo, wie sie bemerkt, auch die Münze begonnen hat zu leuchten. Zeitgleich wird es überraschend schnell dunkel in der Leitzentrale, unüblich für diese Zeit. Flo schaut aus dem Fenster in Richtung der zwei Sonnen und entdeckt einen riesigen Körper, der sich vor die Hauptsonne schiebt. »Was zum Henker?« setzt er an, doch weiter kommt er nicht, denn schon ist das Ding an der Sonne vorbei und es wird wieder heller. Flo? Ja, was denn? Flo, das Buch ist weg. Flo dreht sich um. Und die Münze auch. Ernst sitzt am blank polierten Tresen seiner Gaststube und ist sich selbst sein bester Kunde. Resigniert denkt er über seine Situation nach. Zeitversatz, keine direkte Chance auf Rettung und warten, bis eine Schildkröte ihren Kram zusammengesammelt hat. Wenn sie ihn überhaupt zusammensammeln kann. Was weiß die schon davon? Das Ganze ist mehr absurd. Die ganze Geschichte ist absurd. Wer denkt sich sowas aus? Ernst legt seinen Kopf auf seine verschränkten Arme auf den Tresen und hofft, dass er irgendwann aus diesem Albtraum erwacht. Er überhört das metallisch klingende Geräusch, denn er schläft bereits, als eine Münze, wie aus dem Nichts, auf den Tresen fällt. Als Ernst am nächsten Morgen die Münze findet, staunt er nicht schlecht. Wow! Was findet er denn so erstaunlich? Hat er zur Abwechslung mal keinen Kopfschmerz? Nein, heute nicht. Heute habe ich Nacken und Rücken. Der Tresen war unbequem. Schau her, das ist die Münze aus meinem Frachter. Das eröffnet Möglichkeiten, sinniert Hut. Inwiefern? So denke er doch einmal nach. Wo befand sich die Münze? Auf dem Holodeck der Bettlin 7. Was befand sich noch dort? Mein Zimmer. Und was noch? Bücher. Bücher? Ja, Bücher zum Lesen, gebunden, so wie ein Almanach. Bücher eben, antwortet Ernst, als ihm klar wird, worauf Hut hinaus will. Und das Buch, das eigentlich hier sein sollte. Genau, weil die Münze hier ist, könnte das Buch auch hier sein. Und wenn dem so ist, ist es garantiert am Fluss. Offensichtlich hat ihm der Alkohol doch weniger zugesetzt, als ich zunächst dachte, kann sich Hut nicht verkneifen zu sagen, als Ernst ihn sich aufsetzt und sodann seinen Zauberstab greift. So gerüstet begibt er sich auf den Weg zur alten Trasse. Ach, was muss man oft von Bösen, Blockern hören oder lesen? In meiner Zwitscherblase steigt das Gejammer. Verfolger werden ob ihrer Ansichten geblockt, zum Beispiel, weil sie cachen gehen, obwohl Ausgangssperre ist, und weil keine Ausgangssperre, sondern nur Kontaktverbot herrscht, was sich auf soziale Kontakte, nicht aber auf asoziale Kontakte oder Dosen bezieht. Probleme, Probleme. Auch werden Verfolger geblockt und gänzlich im Unklaren über das Warum gelassen, als ob das eine Rolle spielte. Es gibt für alles einen Grund. Schlimm genug, entfolgt zu werden, zum Glück gibt es da diese App, die alle Follower eines Accounts damit nervt, anzuzeigen, dass jemand, dem man selbst folgt, von jemand anderem entfolgt wurde. Warum tat er das? Schon machen sich Selbstzweifel breit. Sollte man ihn vielleicht auch entfolgen? Ach, wenn man doch nur den Grund wüsste. Da ist so ein Schloss-Account schon praktisch. Wenn sich jemand wirklich für dich und oder deine Netzabsonderung interessiert, wird er anklopfen. Dann schaut man nach, was er so verzapft und wenn's okay ist, wird er eingelassen. Mit solchen Followern hat man in der Regel im Nachgang keinen Ärger, von einigen Ausnahmen einmal abgesehen. Und die, die gar nicht erst anklopfen, und sei es, weil's ihnen zu lästig ist, nun, denen bist du ohnehin nicht wichtig. Niemand wird zu etwas gezwungen und ich für meinen Teil dränge mich auch nur ungern auf. Allerdings stelle ich gewisse, nennen wir es charakterliche Grundanforderungen an meinen Umgang. Irgendwie muss ich meine persönlichen Defizite ja ausgleichen. Manchmal schützt eine verschlossene Tür nicht die Person hinter der Tür, sondern alle anderen vor dieser. Eine Frage der Perspektive. Also nicht jammern, nicht zweifeln. Wer weiß, wofür es gut ist, entfolgt oder geblockt zu werden. Naja, nach ein paar Tagen kann sich sowieso keiner mehr daran erinnern. Erinnern wird sich jedoch vielleicht der Ernst. Doch hört selbst. Traveling Jacks Kescherwelten. Kapitel 16. Erinnerungen. Als der Sturm vorüber ist, sitzt etwas auf seinem Hauptast. Etwas, was man ungefähr so beschreiben könnte. Man spreizt Daumen und Zeigefinger weitestmöglich ab, winkelt sodann das jeweils vordere Daumen- und Zeigefingerglied etwas an, bis beide vordere Glieder in etwa parallel zueinander stehen, hält sie hoch und sagt laut, ein Käfer, so lang, braun. Grümpf, knurrt Baum. Ja, grümpf du nur, alter Griesgram, antwortet so lang braun und reibt seinen Kopf am Ast. So lang braun? Genau, unter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Und auf meinem Lieblingsbaum saß stattdessen so lang braun. Oh, was freu ich mich, dich wiederzusehen. Wie ist es dir ergangen? Ganz gut, wenn man einmal davon absieht, dass ich in einem kleinen, engen, dunklen Hohlraum in einem Berg gefangen war. Gerade will Baum hinterfragen, wie er denn dorthin gelangt sei, als eine plötzliche Windböe seine Blätter rascheln lässt, woraufhin Baum sich darauf konzentriert, nicht zu viele zu verlieren und seine Frage vergisst. Und das ist gut so, denn so hat Solang Braun Zeit, sich darüber klar zu werden, dass er Baum nicht zu viel erzählen dürfe, da niemand weiß, wie jemand darauf reagiert, wenn man ihm offeriert, später einmal als Vitrine zu enden. Überhaupt ist es schwer für einen Häkelkäfer zu beurteilen, was man wem erzählen darf, wenn man zwar weiß, dass man der Einzige seiner Art, nicht aber weiß, wann genau man gerade ist und die Erkenntnis erschwerend hinzukommt, dass man zwar möglicherweise verantwortlich für, aber keineswegs Herr der Situation ist. Während Solang Braun sich in Gedanken verliert und Baum sich auf das Nichtverlieren seiner Blätter konzentriert, spaziert Ernst schnellen Schrittes über das alte Viadukt, als ihm ein plötzlicher Windstoß seinen roten Hut vom Kopfe reißt. Beim Versuch, Hut nachzusetzen, den eine weitere Böe lustig über die alte Trasse treibt, stolpert er unglücklicherweise über einen herausstehenden Stein, woraufhin ihm zu allem Überfluss zwar sein Zauberstab entgleitet, aber glücklicherweise nicht über die Kante des Mauerwerks entschwindet. Als Ernst sich nach dem Aufstehen schmerzenden Knies bis zur Absturzkante vorhumpelt, kann er gerade noch erkennen, wie Hut vom Fluss getragen hinter dem nächsten Mäander verschwindet. Fluchend reibt Ernst sein Knie, weil ihm bewusst wird, dass seine Kurzweil nun vorbei ist. Keine weiteren Informationen über Zauberei, fremde Schriften und Legenden und keine Unterhaltung mehr. Einen kurzen Moment lang überlegt Ernst umzukehren, doch dann setzt er humpelnd seinen Weg fort. Solang Braun hadert indessen weiter mit sich selbst und beschließt, zunächst herauszufinden, wann er ist, da er nur dann eine ungefähre Ahnung über zukünftige Ereignisse haben kann. Grumpf, knurrt Baum und reißt Solang Braun aus seinen tiefgründigen Gedanken. Es kommt jemand. Tatsächlich nähert sich eine humpelnde Gestalt mit einem Wanderstock. Ist das was Besonderes? Fragt Solang Braun irritiert. Eigentlich schon, denn hier kam seit Ewigkeiten niemand mehr vorbei. Nur einmal gab es einen Knall, und dann lag jemand zu meinen Wurzeln. Er nennt sich Ernst und wohnt im alten Gasthaus. Ernst setzt sich auf den Waldboden und lehnt sich an Baums Stamm. Sein Knie schmerzt und er will eine kleine Pause einlegen, bevor er das letzte Stück zum alten Wehr geht. »Ach, Baum«, seufzt er, »du hast es gut, stehst hier seit Ewigkeiten und dir tut nichts weh. Musst dir um nichts Gedanken machen und hast immer alles, was du brauchst.« »Ab und zu wäre Gesellschaft ganz nett«, entgegnet Baum. »Tja, die hatte ich bis eben, doch dann habe ich meinen Hut verloren. Eine Windböe riss ihn mir auf der Brücke vom Kopf und er fiel in den Fluss.« »Die Geschichte wiederholt sich immer wieder«, wirft Solang Braun ein. Irritiert schauend Ernst sich um, kann aber niemand entdecken. »Hier oben«, sagt Solang Braun. Daraufhin blickt Ernst nach oben und sieht einen Käfer, der von Baums Hauptast auf ihn herunterschaut. »Ich kenne dich.« »Das bezweifle ich wahrlich, denn wir sind uns sicherlich noch nie begegnet«, entgegnet Solang Braun. »Du bist Solang Braun.« »Woher weißt du? Hast du ihm das erzählt, Baum?« »Nein«, antwortet Baum. »Ich kenne dich aus einem Buch, Kescherwelten. Dort habe ich ein Bild von dir gesehen, und weil du der Einzige deiner Art bist, kannst du nur du sein«, kürzt Ernst ab. »Ich glaube, diese Bücher kenne ich auch«, erklärt Solang Braun. »Bücher?« »Ja, ich weiß von einem auf einem Raumschiff, einem dort, wo der Bücherskorpion wohnt, und dieses hier.« »Dieses hier? Liegt unten am Wehr tatsächlich ein schwarzes Buch?«, fragt Ernst. »Ja, woher weißt du?« »Später, ich muss es holen.« Mit diesen Worten erhebt sich Ernst und eilt humpelnd hinab zum Fluss. »Was hat er denn?«, fragt Baum. »Keine Ahnung«, erwidert Solang Braun. »Aber ich hoffe, nein, glaube, er weiß, was er tut.« Gut eine Viertelstunde später hat Ernst ein Déjà-vu und hält ein schwarzes Buch in den Händen. Wieder hat er Durst, doch diesmal trinkt er aus dem Fluss. Augenscheinlich ist es das Buch, das er in seiner Simulation gefunden hatte. An derselben Stelle. Und wenn es keine zwei Münzen gibt, muss es sogar exakt dasselbe Buch sein. Das Buch in der einen, seinen Zauberstab in der anderen Hand geht er zurück zu Baum. Er ist wohl fündig geworden, sagt Solang Braun, als Ernst sich nähert. Ich hab's gefunden, sagt Ernst, als er am Baum eintrifft. Es war wie damals, als ich es zum ersten Mal fand. Zum ersten Mal? Fragt Solang Braun. Genau, erwidert Ernst und erzählt die Geschichte, wie er seinerzeit in seiner Simulation das Buch fand, von der Weltraumschildkröte und wie er hier gestrandet war. Darüber brach die Dämmerung herein. Ich muss nach Hause, bevor es ganz dunkel wird. Macht es dir was aus, wenn ich dich begleite? Fragt Solang Braun. Nein, antwortete Ernst, den die Aussicht auf Gesellschaft freut. Also verabschieden sie sich von Baum und treten den Weg zum Gasthaus an. Dort angekommen, entzündet Ernst zunächst ein Feuer im Kamin. Die Nächte werden bereits kühler und ihm genügt sein schmerzendes Knie. Jetzt sitzt er am Tresen, auf dem Solang Braun neben einer Münze seinen Platz gefunden hat, und liest im Buch. Solang Braun hatte während seines Fluges Zeit, darüber nachzudenken, wie viel er Ernst erzählen könne, und kam zu dem Schluss, dass es wohl kein Problem sei, denn wenn das Buch dasselbe Buch ist, gäbe es kein Zeitparadoxon. Dasselbe Buch, dieselbe Münze. Das musste auch der Grund dafür sein, dass er hier gelandet war und nicht wieder auf der Bettlin 7. Was wiederum die These stützt, dass es nur zwei Bücher gibt. Doch warum ist es hier? Interessante Geschichte, sagt Ernst, als er gegen Mitternacht das Buch zuklappt. Und du kommst dabei nicht ganz so gut weg. Vielen Dank auch, antwortet Solang Braun und bleckt die Zähne. Egal, ich bin müde, lass uns morgen weitersprechen. Im Laufe des nächsten Vormittags erzählte Ernst, wie er seine Zeit hier verbracht hat, von Hut, vom Almanach und seinen Fortschritten in Sachen Zauberei. Solang Braun erzählte im Gegenzug, wie man ihn aus dem Fels befreite, von den Geschehnissen auf dem Holodeck der Bettlin 7, Scorpi, dem anderen Buch, und dass auch er unerwarteterweise hier gelandet ist. Wenn wir voraussetzen, dass die Angaben im Almanach stimmen, sind du und die Münze jetzt vereint. Dennoch fehlt ein weiteres, nicht näher genanntes magisches Relikt. Das mag ja sein, antwortet Solang Braun, aber solange wir nicht wissen, was es ist, nützt uns diese Erkenntnis wenig, zumal du hier auch nicht wegkommst, um es zu suchen. Die Sucherei wird ganz gut von der Schildkröte erledigt. Wir müssen nur wissen, worum es sich handelt, damit wir es finden können, wenn es erst einmal hier ist. Und diese Information kannst du ja gegebenenfalls besorgen. Ach so? Und wie genau soll ich das anstellen? Fragt Solang Braun. Ganz einfach. Du bist eine Lebensform, des Fliegens mächtig, und du kannst über dieses Buch diesen Ort verlassen. Die Spannung steigt. Nein, nicht ob des Fortgangs der Geschichte, sondern ob der Öffnung der Geschäfte, Schulen und Kitas. Lass uns mal wieder aufmachen, sagen sie. Geschäfte bis 800 Quadratmeter, kein Problem, wenn sich alle freiwillig maskieren und brav Abstand halten. Die Betonung liegt auf freiwillig. Hat auch ein Geschmäckle. Abschlussklassen. Ich denke an die vierte. Nun, als wir in der vierten Klasse waren, hat uns wenig interessiert, was wir durften oder nicht. Warum soll das heutzutage anders sein? Und Kitas? Ich sehe schon die Erzieherin in Biosafe-Anzügen, das heißt im Vollschutz kuscheln und alle Kinder in der Bauecke Abstand halten. Oder auf dem Klo. Oder im Schlafraum. Oder im Sandkasten, oder bei den Doktorspielen, oder beim Mittagessen. Mit perfekter Handhygiene, Husten und Niesen in die Armbeuge und ohne sich ins Gesicht zu fassen. Nach Ringelpiez ohne Anfassen geht's dann abends zurück nach Hause, wo das Mehrgenerationenhaus schon auf sie wartet. Sobald die Einrichtung geleert ist, wird kollektiv großflächig desinfiziert, sterilisiert und danach geht's in die Dekontaminationskammer. Erst nach erfolgreicher Vollentkeimung dürfen Erzieher und Innen ihr Kleinbiotop, das heißt den Schutzanzug, ablegen, duschen und die Einrichtung verlassen. Oh, da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Nein, selbstverständlich halten sich die Göhren an nix. Eltern, Großeltern, Abholer rennen unkontrolliert durch die Hütte und das Personal ist allem ausgesetzt, was um es herum imitiert wird. Ist halt eine Kita und keine Intensivstation. Und in ein paar Wochen, wenn die Friseure wieder öffnen, denen rennen die Omis und Muttis erst einmal in Horden die Bude ein, Spliss entfernen, Ansatz oder alles färben, ungeachtet jeglicher Infektion. Niemand will schließlich verlottert auf Intensiv. Und plötzlich hüpft die Sekundärwelle über den Maßnahmendeich, mit der, mit Verlaub, niemand hätte rechnen können. Dann waschen brav alle Verantwortlichen ihre Hände in der Jauche der Unschuld, während die Bestatter sich die ihren reiben. Gestorben wird immer.